Hey, hello, my name is Dr. Beavers. Hello, my name is Dr. Beavers. This is the game of the Dr. Beavers. This is the game of the Dr. Beavers. Das ist der Block, mein Aquarium, Glashaus, Bikini Bottoms, Loft. Mein Tagesablauf besteht aus Steine schmeißen, Langeweile, Kreisschwimmen, Lines scheißen, Welle machen, Flosse zeigen, Goldfischstein. Stolz auf meinem Pornobalken, stolz auf Nacken, Muskeln, stolz auf meine Sorgenfalten. Von der Wackelbuttigartigen Wasserquali im Aquarium. Mach einen Punkt, wenn du Stil willst. Mach einen Punkt, das ist Beavers. Hello, my name is Dr. Beavers. Hello, my name is Dr. Beavers. This is the game of Dr. Beavers. This is the game of Dr. Beavers. Junge, ich weiß nicht, was das werden soll. Meine Hut, Gleichstein im Klärwerk in Berlin. Es wäre voll ambitioniert, wenn du mal ganz frisch renovierst. Denn die Tapete ist grün, so grün wie Kaffee im Solarium. Die Trainingsgeräte sind grün, so als wären sie im Army-Look. Selbst das Redepult ist grün, grün sind alle meine Sprechblasen. Ich komm mir vor wie ein Jäger, lebend in einer Becks-Flasche. Hello, my name is Dr. Beavers. Hello, my name is Dr. Beavers. This is the game of the Dr. Beavers. This is the game of the Dr. Beavers. Sein Name ist Beavers, präge sein oder Zibisch. Er hat Goldschatzus, weil er's fließend Mandarin spricht. Sein Flow liegt auf dem Beat, bis sein Goldfischstatus bei WhatsApp Favorit ist. Er ist Beavers, weil er Beats fickt, sein ganzer Körper ein Glied ist. Er ist eine Führerpersönlichkeit von Kiemen zum Scheitel und gibt auf vieles einen Pfiff, so wie Schiedsrichter pfeifen. Ein Alpha-Tier auch ohne Bomberjacke und macht Untergrundpolitik, so wie Lutz Bachmann. Hello, my name is the Dr. Beavers. Hello, my name is the Dr. Beavers. And this is the game of the Dr. Beavers. This is the game of Dr. Beavers.